Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind die ersten 10 Minuten, ne, 8 Minuten ungefähr, unter uns hier bei 1 Live und dann wird das WDR Fernsehen dazu schalten. Wir haben freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über was. Telefonnummer nochmal 0800 220 5050 oder ihr mailt domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin ist die Brigitte und Brigitte ist 55. Hallo Brigitte. Hallo Domian. Um was geht's bei dir? Ja, mein, ich habe jetzt einen neuen Freund und vor 5 Jahren ist mein Lebensgefährte verstorben an Kehlkopfkrebs. Ja. Aber leider hänge ich noch so sehr an ihm und ich kann noch keine Beziehung. Ah. Verstehe. Von den anderen aufbauen. Wie lange kennst du denn jetzt deinen neuen Freund? Ja, ungefähr einen Monat oder zwei. Ach so, so frisch noch? Ja. Wo hast du ihn kennengelernt? Ja, ich war schon mal mit ihm zusammen. Wie lange ist das her? Das ist auch Jahre her. Also vor deinem verstorbenen Freund noch, Mann noch? Bitte? Also vor deinem verstorbenen Lebensgefährten noch. Ja, richtig, richtig. Ja. Und wie kam es, dass ihr jetzt dann wieder in näheren Kontakt kamt, vor einem Monat? Ja, da haben wir uns irgendwie getroffen, also durch Zufall. Und ja, und dann ergab es irgendwie, dass ich gesagt habe, okay, dann versuchen wir es nochmal. Aber ich kann irgendwie noch nicht so richtig aufbauen. Ja, wie weit ist es denn bisher jetzt schon, wie sehr habt ihr euch angenähert? Noch gar nicht richtig. Noch gar nicht? Nee, so nur küssen und... Weil du es nicht so kannst? Nee. 5 Jahre ist ja schon eine lange Zeit, ja. Nach dem Verlust eines Menschen. Wir waren 7 Jahre zusammen. Was auch eine lange Zeit ist. Und also er hat für mich immer... Der war für mich immer da und wir haben immer, er hat mir immer die Augen, also die Wünsche von den Augen abgelesen und... Also eine schöne und tolle Beziehung. Ja, sehr. Ja. Und wir haben uns damals, weil ich bin auch psychisch krank, und wir hatten damals, wo ich den kennengelernt habe, da wollte er noch nicht so richtig. Und ich habe gesagt, ja, hallo. Und er sagte immer, ja, komm, wir treffen uns mal zum Kaffee und so. Und dann kam er nie. Und irgendwann, Also ja, ihr habt euch langsam angenähert. Langsam angenähert, weil ich war 2 Jahre in Zülpich. Ja. In Neuskirchen. Und da war ich 2 Jahre psychisch krank. Was für eine Erkrankung hast du denn, wenn du sagst... Depressionen. Ja. Und Brigitte, lass uns mal über die Jetztzeit reden. Ja. Hast du denn so in den letzten 5 Jahren schon so ein Gefühl der Einsamkeit ab und zu empfunden und der Sehnsucht nach einem neuen Partner? Nicht so richtig. Nicht so richtig? Nee. Ja. Und als du jetzt diesen Mann, mit dem du vielleicht zusammenkommen könntest, wieder getroffen hast... Was für ein Gefühl war das, als du ihn gesehen hast? Und ja, nicht so, nicht, dass ich so Beziehung irgendwie aufbauen will, aber... Also der Sinn steht gar nicht so nach Beziehung. Nee, nee. Vielleicht nach einer Bekanntschaft oder einer Freundschaft eher. Ja. Ja. Also das heißt, es gibt auch kein sexuelles Bedürfnis und keine sexuelle Sehnsucht. Nein. Ganz eindeutig nein. Nein. Also, ich weiß nicht, Brigitte, dann ist es ja eigentlich doch ziemlich klar, dass du dich da noch nicht drauf einlassen solltest. Mhm. Bedrängt er dich denn? Nein, nein, nein. Das nicht. Also Grundsatz ist ja immer, wenn man gerade vor allen Dingen auch nach einem Trauerfall oder nach einer komplizierten Trennung, wenn dann was Neues ansteht, dann muss man es auch wirklich wollen. Mhm. Wenn man es nicht will oder wenn man schon irgendwelche Widerstände hat, sollte man die Finger davon lassen. Ja. Und wenn du das so eindeutig sagst, wie du es mir gerade gesagt hast, dann würde ich da auch, ja, ich würde vielleicht versuchen, wenn man eine freundschaftliche Ebene aufbauen könnte. Ja. Aber alles andere würde ich dann auch sein lassen zunächst. Ja. Ist das denn bei dir so, dass der Trauerschmerz auch immer noch so stark ist? Ja. Wie trauerst du denn? Ja, ich fahre dann immer am Grab und so und ja, und ich habe mein dem Bild davor ja, und dann habe ich denen ein Lied gewidmet, so ein Stern. Und ja, das ist halt so. Und oben am Himmel ist mir der Stern. Also sehr verbunden noch, ne? Ja, ja. Sehr, sehr, sehr verbunden. Und ich liebe ihn noch immer, aber ich kann ihn nicht mit zurückholen. Nee, man muss es dann auch akzeptieren, dass die Person nicht mehr da ist. Ja. Das ist schwer, Herr Domian, wenn man 7 Jahre zusammen war und so intensiv. Absolut, absolut. Weil er hat jeden Tag ein Geschenk gemacht, weil ich es gar nicht wollte. Er hat ja jeden Tag ein Geschenk gemacht? Ja. Ach, das ist ja süß. Jeden Tag. Und er hat mir CDs gebrannt, der hat mir CDs gemacht. Und also, der hat alles. Und einmal kam ich nach Hause und dann lag auf dem Tisch eine Hose und also das war... Also immer Überraschungen? Ja. Und immer was Liebevolles? Ja. Der hat mir dann jede Freiheit gegeben. Ich konnte rausgehen mit Freunden oder Freundinnen tanzen. Der hat mir jede Freiheit gelassen. Hat er eigentlich was zu dir gesagt in seinen letzten Tagen oder Wochen? Ja. So für deine Zukunft? Ja, der hat gesagt, ich sollte gucken, dass ich dann wieder was Neues finden würde. Mhm. Und er ist ja noch in meinen Armen eingeschlafen, Herr Domian. Mhm. Übrigens, Brigitte, ich sage ja Brigitte zu dir, dann kannst du auch Domian oder Jürgen zu mir sagen. Du brauchst mich nicht siezen. Ja. Ja, aber das ist ja auch eine tolle Sache, wenn er dir gesagt hat, du kannst ja auch irgendwann was Neues suchen. Das kannst du dann ja auch irgendwann machen. Ja. Aber ich würde jetzt zunächst mal wirklich die Finger davon lassen. So wie du es gerade beschrieben hast, ist es noch nicht gut für dich. Vielleicht kommt irgendwann eine Zeit, vielleicht auch über eine Freundschaft, dass ihr euch annähern könnt. Ja, ja? Weil das, wie gesagt, in meinen Arm eingeschlafen. Und das behält man im Kopf alles, ne? Ja. Liebe Brigitte, in diesem Sinne würde ich sagen, schön, dass du angerufen hast und ich wünsche dir alles Gute. Geh es sehr langsam und sehr gemächlich an. Okay. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, punktgenau hier, jetzt schaltet sich das Fernsehen zu. Schön, dass ihr auch da seid. Wir sind ein bisschen spät. Tut uns leid, aber nun sind wir da. Freie Themennacht heute und wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und ich bin verbunden mit Regina und Regina ist 58. Hallo Regina. Hallo Domian. Hallo Regina. Um was geht's bei dir? Ja, Sexsucht meines Mannes, alles, gerade das, was er alles heimlich macht. Wie alt ist dein Mann? Der ist 2 Jahre jünger als ich. Der ist 56. Und der hat Sexsucht, so krass würdest du es ausdrücken? Ja, also ich finde das schon krass. Also, was macht er denn? Angefangen ist es, dass ich, also dahinter kam vor ungefähr 4-5 Jahren, dass er mich betrogen hat. Und ich habe das erst überhaupt gar nicht gemerkt, was da ablief. Und dann hat er zum Beispiel, weil er hat sein Handy immer bewacht und dann bin ich eines Nachts aufgestanden und habe gedacht, ich müsste doch mal gucken, was da so alles drauf ist, warum er das ständig bei sich trägt und nicht aus den Augen lässt. Und habe dann die Telefonnummer von der Frau gefunden, mit der er ein Verhältnis hatte. Und hab mich dann mit dieser Frau auch in Verbindung gesetzt und hab mich sogar getroffen mit ihr. Und wie lange lief die Verbindung mit dieser Frau? Ungefähr 3/4 Jahr, sagt sie. Ist denn diese Frau die einzige Frau gewesen, mit der wenn ich das wüsste, das weiß ich ja nicht. Wie kommst du auf Sexsucht? Sucht ist ja ein krasser Begriff. Es ging ja dann weiter, dann hat er mir versprochen, ja, es wäre ein großer Fehler von ihm und dass ihm das alles leid tät. Und dann dauerte das wieder eine Zeit und dann hatte er ewig Telefon-Hotline und er hatte also, wir hatten so Partnerverträge, bei mir hatte er immer, dass er dann sehen konnte, wen ich anrufe, nur bei sich selber hat er das nicht gemacht. Dann habe ich das mit einem Freund von mir zusammen, habe gesagt, komm, gib dich mal als ihn aus und dass ich dann auch mal sehen konnte, welche Nummern er da anruft, weil die ganz schön viel Geld bezahlt haben. Er darf sehen, wohin du überall angerufen hast. Ja, Gott. Und er hat es dir verwehrt, dass du es sehen darfst bei ihm. Richtig, richtig. Das ist ja auch ein Ding. Ja, fand ich auch nicht. So, und wo hat er überall hin angerufen? Bitte? Wo hat er dann überall hin angerufen? Was habt ihr rausbekommen? Ja, also er hat also grundsätzlich mal so 6 Hotlines und er hatte als dann irgendwie, natürlich habe ich ihn dann per Rechnung, habe ihm gezeigt nach diesem Nachweisen, da stehen ja die ganzen Nummern drauf. Wir haben gesagt, also dass er da überall angerufen hat. Und er sagt, ja, er hätte das nur gemacht, weil er hatte gedacht, dass er sich mit irgendeiner von den Damen treffen könnte, aber er hätte gemerkt, dass das gar nicht möglich ist. Ich habe gedacht, ja super. Ja gut, das ist ja keine Ausrede. Er wollte es ja noch schlimmer machen, er wollte sich mit denen treffen. Genau. Ja, und dann ging es weiter, haben wir uns irgendwann, weil wir in einer Gegend wohnen, wo nicht erst das Internet so gut war, mittlerweile geht es, dann haben wir uns auch einen Laptop angeschafft, man muss ja auch online, man muss ja einfach auch Internet mehr mitmachen, damit man nicht den Anschluss versäumt, dann ist er permanent jetzt immer auf irgendwelchen Pornoseiten. Und Wie redet ihr denn darüber, wenn ihr darüber redet? Was sagt er? Ich bin ja sehr ruhig. Ich bin also eine, die sehr, sehr, sehr ruhig ist. Und habe ihm dann auch gesagt, also dass ich das überhaupt nicht toll finde, dass ewig irgendwas kommt und warum er das immer heimlich machen müsste. Und was sagt er darauf? Ja, und er sagt dann, ja, da ist doch nichts bei, das ist doch gar nicht schlimm. Und ich wüsste gar nicht, warum ich mich darüber aufrege. Er wäre zwar einmal fremd, das täte mir auch alles leid, aber... Aber nehmen wir mal an, du würdest jetzt auf irgendwelchen Sex-Hotlines anrufen, wo Männer sind. Ja. Würde er wahrscheinlich nicht so gelassen da sitzen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, dann wäre er... Sag mal, als du dich damals mit dieser Frau getroffen hast, das war ja eine merkwürdige Begegnung. Ja, für mich schon. Für die Frau doch sicher auch. Wie verlief das? Ja, vor allen Dingen, sie war dann total erstaunt. Sie sagte, Mensch, sie sieht ja so gut aus. Im Gegensatz jetzt zu ihr, sagt sie, ich verstehe deinen Mann überhaupt nicht. Hatte er denn offen gesagt, dass er verheiratet ist? Er hätte ihr gesagt, dass er verheiratet ist, aber bei mir ist es immer so, ich muss ja eben viel Wochenenddienste machen. Mhm. Und klar, dann hat man ja nicht so viel Zeit und er hat dann am Wochenende hat er immer frei. Mhm. Und dann Langeweile. Vor allen Dingen, wie er das gemacht hat, er ist in der Stadt und hat dann zu ihr gesagt, hey, du hast aber einen geilen Arsch. Und so sind sie dann irgendwie... Hat er zu der Frau gesagt? Wenn ich einen Mann so anmachen würde, wäre für mich... Ach, so hat er diese Frau angesprochen zum ersten Mal? Ja. Du hast aber einen geilen Arsch? Ja. In der Stadt, irgendwo im Café oder wo? Ja. Das ist so unfassbar. Aber auch schön doof, wenn die Frau auf sowas anspringt. Ja. Ne? Ja. Das muss man ja auch sagen. Ja. Ihr beiden Mädels habt euch dann normal oder gar gut verstanden? Ja. Ja. Und danach war es aber auch dann zu Ende? Ja, genau. Ja. Mensch, Regina, wie lange seid ihr verheiratet? Wir sind 15 Jahre verheiratet, aber wir kennen uns schon über 20 Jahre. Also wenn mir einer gesagt hätte vor 10 Jahren, dass mein Mann so ist, wie er ist, hätte ich gesagt, nie. Ja, aber nun ist er so. Und ich frage dich, warum machst du es mit? Warum lässt es dir gefallen? Warum lässt es dir bieten? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Also es ist doch eine Verletzung für dich. Ja, ist es. Und das habe ich ihm schon 100.000 Mal gesagt. Und wenn er das so lapidar runterspült, ja, ist doch nichts dabei, ist es noch verletzender, finde ich. Ja, und ich habe ihm auch mal gesagt, weißt du, wir können ja mal eins machen, wenn wir uns mit deiner Clique mal treffen. Ich muss dabei sagen, ich bin zu ihm gezogen. Ich wohne, also meine Heimat ist 300 Kilometer weiter weg. Mhm, und für mich war es auch schwer, überhaupt nach hierhin zu ziehen. Und wie ist denn eigentlich eure Sexualität? Also ich muss sagen, wir hatten, das ist so rauf und runter. Wir hatten, es gab Zeiten, also in diesem Jahr, dass wir wirklich fast über ein halbes Jahr gar nicht. Da habe ich dann auch ein paar Mal drauf angesprochen, aber dann sagt er nichts. Und deswegen vermute ich auch, dass er da nicht treu ist. Und was empfindest du denn für ihn? Ja, einerseits... Das ist ja die Frage, ne? Ja, einerseits muss ich sagen, so, er ist hilfsbereit, wenn ich was will. Er macht das, also er gehört nicht zu diesen Männern, wo man 50.000 Mal fragen muss, könntest du mal einen Nagel in der Wand? Naja. Er ist, also was seinen Job anbelangt, er geht arbeiten, er ist da sehr zuverlässig. Ja, manchmal freue ich mich auch, was ich empfinde. Also das klingt ganz, das klingt okay. Er stirbt sehr viel. Bitte? Er stirbt sehr viel. Ja, was? Er stirbt sehr viel. Er stirbt sehr viel? Bei jedem Dings, was er mir antut, geht auch ganz viel wieder kaputt. Ach so, meinst du? Ich verstehe. Ja, das ist eine gute Formulierung. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe ihm auch gesagt, zumal ich ja jetzt einen ganz großen Eingriff vor mir habe, wie ich ihm da vertrauen kann. Was für einen Eingriff hast du vor dir? Ich habe einen Tumor am Kehlkopf. Oh. Ich meine es auch so ein bisschen in der Stimme zu hören. Kann das sein? Ja, der ist schon ziemlich groß. Mhm. Und durch die Untersuchung, die gemacht haben, sind meine Stimmbänder ziemlich gereizt. Ich kann auch nicht ganz laut sprechen. Ist das ein bösartiger Tumor? Das weiß man nicht. Das weiß man nicht. Das heißt, du hast eine schwere Zeit vor dir. Ja. Du hast eventuell eine sehr schwere Erkrankung. Ja. Und selbst in Anbetracht dieser Tatsache macht er solche Dinge weiterhin? Also er hat mir jetzt am Freitag, habe ich am Freitag zu ihm gesagt, du bist mein Tod. Ich sag, wenn das so weitergeht, den Kummer und das Leid, was du mir zufügst, das bleibt mir direkt im Hals stecken. Und ich kann auch nicht mehr und ich will nicht. Und wenn ich leben will, dann muss ich ganz viel ändern. Regina, aber dann hast du eigentlich schon eine klare Entscheidung getroffen. Die Entscheidung heißt, entweder er ändert sich radikal oder du gehst. Ja. Einen Mittelweg gibt es nicht mehr. Den darf es nicht geben. Wann hast du deine Operation? Nächste Woche. So, das heißt, jetzt musst du erstmal gut durch die Operation durchkommen. Und wir drücken natürlich die Daumen, dass es nichts Bösartiges ist und dass man das gut alles wieder hinbekommt. Wenn du einigermaßen wieder fit bist, musst du eine Entscheidung treffen, wie es jetzt weitergeht. Glaubst du ihm nochmal, wenn er beteuert, dass er sich verändert? Ich sage dir mal, ich habe die Sorge nach dem, was du erzählt hast, dass der sich nicht verändert. Frage ist, ist das ein Typ für eine Eheberatung? Würde der da hingehen? Willst du das? Nee, das würde er ja nicht. Als da dieser Betrug war, waren wir bei einer Eheberatung. Und wir mussten das ja immer selber bezahlen. Da kam jede Sitzung so, weiß ich nicht, 150 Euro. Und dann ist er auch 3-4 Mal gegangen und dann war Schluss. Ne? Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, wenn du das so dramatisch ausdrückst, wie gerade mit auch mit deiner Erkrankung und es stirbt immer was und ich schlucke das runter und ich werde daran und bin daran erkrankt, klingt das erstmal im ersten Moment für mich wirklich, dass es das Schlauste wäre, wenn du dich dann trennst nach der Operation. Ja. Also soweit meine erste Einschätzung. Aber jetzt ist es zunächst mal wichtig, dass du gut operiert wirst und dass du dich gut wieder erholst danach. Das ist wichtig. Ja, es ist natürlich nicht schön, in eine solche Operation mit diesen Sorgen zu gehen. Absolut nicht. Das ist schon klar. Vor allen Dingen, ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil ich empfinde das nicht als harmlos, absolut nicht. Wie sagt er das? Das ist harmlos? Ja, er sagt, das ist doch harmlos, wenn er da Pornoseiten aufruft. Ach so, das meint er. Ja, natürlich. Die ganzen Sachen. Ach, natürlich. Dass er da am Straßenstrich, er hat doch nur mal geguckt. Regina, also meine Meinung ist klar. Also wenn du ihm noch mal eine Chance gibst, was ich eigentlich gar nicht gut fände, glaube ich. Ja. Andererseits ist dann die Radikallösung, sich wirklich aus dieser Beziehung zu lösen. Ja, ich glaube, ich habe mich, und meine Freunde sagen auch alle, ich glaube, du hast dich schon ganz schön von ihm verabschiedet. Ja, genau. Den Eindruck habe ich auch. Ja. So, liebe Regina, jetzt drücken wir alle die Daumen für dich, dass die OP gut verläuft. Viel Glück und alles Gute. Danke, Domian. Tschüss, Regina. Tschüss. 0800 220 50 50 und weiter geht's mit Ahmed. Ahmed ist 21, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Ahmed, schön, dass du da bist und was geht's bei dir? Danke, ich freue mich auch, dass ich mit dir reden darf. Und zwar geht es darum, ich bin letztes Jahr vom sunnitischen Islam zum evangelischen Christentum konvertiert und muss meinen Glauben geheim halten. Oh, vor wem geheim halten? Vor meiner Familie. Also es ist so, meine Eltern wissen davon. Ich bin sehr westlich aufgewachsen, war auch auf einer katholischen Grundschule und soweit auch kein Problem mit meinen Eltern. Jedoch muss ich bei Familienfesten mit Richtung Mekka beten und es vor meiner weiteren Verwandtschaft geheim halten. Also deine Eltern wissen Bescheid und die waren auch eingeweiht, als du das... Meine Eltern waren sogar bei meiner Taufe anwesend. Ach. Die saßen da sogar, was mich auch sehr gefreut hat, aber auch viel bedeutet hat. Das glaube ich. Wie haben denn die Eltern reagiert, als du als Moslem gesagt hast, ich will Christ werden? Zuerst kamen die Fragen, ja wieso denn und warum, ist dir das so wichtig und... Ich habe es halt erklärt, dass ich mich dem zugehörig fühle und schon länger zugehörig fühle, dass ich einen längeren Glaubensweg hinter mir habe, als es jetzt nur eine bloße, es war halt nicht nur so eine kleine Idee oder so ein Modetrend oder so, sondern ich habe mir das genau überlegt, das habe ich meinen Eltern auch so erklärt und dann haben sie es aber auch recht schnell akzeptiert und haben gesagt, gut, wir unterstützen dich in dem Weg, aber du musst uns versprechen, dass du es nicht in der Familie weiter sagst. Also, die haben mir das Versprechen leider abgenommen. Und dem habe ich zugestimmt, weil es mir viel bedeutet hat, dass meine Eltern mit anwesend sind. Das eine ist natürlich toll, dass die Eltern das akzeptiert haben und dich akzeptieren. Das andere ist natürlich grauenhaft, weil du dich ja verleugnen musst und du musst etwas spielen, was du nicht bist. Das belastet mich ziemlich. Das glaube ich. Das belastet mich sehr, ja. Aber erzähl oder erkläre mir doch bitte auch nochmal, warum du diesen Schritt unternommen hast. Ja, das werde ich natürlich häufiger gefragt, auch in der Gemeinde. Es ist so, ich bin halt durch diese Grundschule, habe ich früh das Christentum kennengelernt als Religion, bin auf der weiterführenden Schule leider in eine städtische, auf eine städtische Realschule gegangen. Aber du hast doch den Islam. Wo ich Kontakt hatte, ja. Du hast den Islam doch eben auch sehr gut kennengelernt durch deine Familie. Genau, richtig. Ich war auch früher beim Freitagsgebet regelmäßig anwesend und habe den Islam kennengelernt, habe mich dem aber ich habe mich dort halt nicht mehr heimisch gefühlt. Warum hinterher. Nicht? Warum nicht? Was hat dir das Christentum hat mir mehr zugesagt. Was hat dir mehr zugesagt? Mir hat Jesus Christus gefehlt. Als Heiland hat mir gefehlt. Und das konnte dir der Prophet nicht geben, das, was dir Nein. Jesus Christus gibt. Was gibt dir Jesus Christus eher als das, was der Prophet dir geben kann? Jesus Christus heißt Liebe. Heißt und, das beim Propheten nicht auch? Nein. Wenn man sich mit dem, ich habe den Koran natürlich auch gelesen, auch in der arabischen Fassung, weil ich früher auch Islamkunde hatte und bin in die Koranschule gegangen, mit meinen Cousins zusammen. Natürlich habe ich mich da auch informiert, habe Islam gelebt und die Person Mohammed hat in, wenn man wirklich verfolgt, was er alles getan hat, durch die Hochzeiten und mehrere Frauen und Minderjährige und also die Person sagt mir überhaupt gar nicht zu. Und da ist Jesus Christus für mich einfach ein Vorbild geworden. Man kann jetzt natürlich sagen, was auch häufig ein Argument ist, Jesus Christus gibt es ja auch im Islam. Jedoch ist er da einfach nicht die Dreieinigkeit, die ich für mich erfahren habe und die ich spüre. Es ist halt Gott, Jesus, der Heilige Geist. Warum bist du dann zum evangelischen Glauben gegangen und nicht zum katholischen Glauben? Das war eigentlich sehr zufällig. Und zwar, da war ich gerade dabei, das zu erzählen. Dann in der Realschule habe ich zwei Freunde kennengelernt von mir, auch Deutsche, die beim CVJM waren und die mich dort mitgenommen haben. Da habe ich mehr über das Christentum erfahren, habe dort meine erste Bibel geschenkt bekommen, die ich zu Hause heimlich gelesen habe. Und so bin ich halt dem Glauben sehr nahe gekommen und habe dadurch bin ich halt in der evangelischen Gemeinde hängen geblieben, weil ich auch jetzt in der Gemeinde bin, wo auch dieser CVJM ansässig ist. Ja. Beim CVJM war ich auch mal früher. Vor sehr langer Zeit, ja genau, war ich. War eine sehr schöne Zeit für mich. Ach, Ahmed, jetzt haben deine Eltern Angst vor den Verwandten. Was würde passieren, wenn die Verwandten das erfahren würden, dass ja, du Christ bist? Ja, es ist einfach so, in unserer Kultur ist es halt so, ich bin Türke und, oder beziehungsweise, ich habe zwar einen deutschen Pass, aber meine Eltern sind in der Türkei geboren. Und es ist einfach so, als Türke ist man Moslem. Es ist einfach so. Es ist ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn man kein Muslim ist, ist man kein wahrer Türke. Dann ist man Kurde oder sonst was, aber man ist kein richtiger Türke. Und meine Großeltern sind da sehr streng. die sind sehr streng, meine Brüder von meinem Vater auch. Mhm. Und meine Cousins leben das auch ziemlich aus. Ja. Was würde denn passieren, und wenn die das erfahren würden? Es würde wahrscheinlich über mich gelacht werden, ich würde verspottet werden, wahrscheinlich würden meine Eltern total die Vorwürfe bekommen, was sie denn falsch gemacht haben. Mhm. Wahrscheinlich würden meine Großeltern sagen, wir haben es euch immer gesagt, ihr denkt, der Junge soll nicht auf eine katholische Grundschule gehen, der soll nicht so westlich groß werden, der soll unter uns bleiben. Mhm. Ihr habt nicht genug auf ihn eingewirkt. Eure Erziehung war falsch. Also das würde man meinen Eltern vorwerfen. Es wäre dann eine moralische Ächtung, kann man das so sagen? Genau, richtig. Ja. Genau das ist es, ja. Aber du hättest keine Angst vor gewalttätigen Übergriffen? Nein, ich glaube nicht. Mhm. Das glaube ich nicht mehr. Also wahrscheinlich würden sich einige abwenden von mir, aber das wäre mir sogar egal. Aber ich tue es halt für meine Eltern. Ja, das heißt, du würdest das in Kauf nehmen, wenn man über dich spotten würde, wenn man sich von dir abwendet, aber du hast Angst um deine Eltern. Ja, es steht ja auch in der Offenbarung geschrieben, dass Christen verspottet werden. Es ist für mich ein Teil meines Glaubens, dass ich dass ich teilweise mich für meinen Glauben rechtfertigen muss. Also ich finde das schlimm. Ich finde das wirklich schlimm, wenn man seinen Glauben verstecken muss, egal welchen Glauben man hat. Richtig, dann sehe ich das im Prinzip auch. Und ich finde auch, dass Eltern zu akzeptieren haben, welchen Glauben die Kinder annehmen. Egal welchen Glauben. Und ich gehe auch so weit, dass ich sage, den Eltern muss ja das Glück der Kinder am Herzen liegen. Und wenn das Glück der Kinder jetzt in deinem Fall dein christlicher Glaube ist, dann müssen die Eltern auch dazu stehen. So wie es umgekehrt genauso wäre, wenn ein aus einer christlichen Familie ein junger Mann zum Islam übertreten würde, dann muss auch die christliche Familie dazu stehen, finde ich. Und auch die christlichen Eltern. Ja, so ist es auch. Auf jeden Fall. Ich habe ja zum Glück, dass meine Eltern das akzeptieren. Nur es sind halt, meine Eltern haben halt Angst, verstoßen zu werden, daraufhin moralisch geächtet zu werden. Und das Versprechen habe ich halt gegeben. Mhm. Und damit muss ich jetzt leider leben, obwohl es mir sehr, sehr schwer fällt. Das ständige Lügen belastet mich sehr, gerade bei den Familienfesten, wenn eine Hochzeit ansteht und gebetet wird und ich muss mitbeten. Und es ist halt doch ziemlich belastend. Ich finde, Ahmed, auf Dauer kannst du so eine Lüge nicht leben. Und ich finde, dass du auch auf Dauer den steinigen Weg gehen musst, auch wenn du dieses Versprechen damals gegeben hast. Aber du hast dieses Versprechen sehr jung gegeben und noch gar nicht einbeziehen können, was da alles auf dich zukommt. Wie lange liegt es jetzt genau zurück, dass du getauft wurdest? Ich bin letztes Jahr im Juli bin ich getauft worden. Okay. Und du hast jetzt 1,5 Jahre Erfahrung, wie das ist für dich, mit dieser Lüge zu leben. Ich finde, irgendwann musst du deinen Eltern klar machen, dass das nicht geht. Ich weiß, das ist hart. Das ist würde mir auch sehr leid tun, und an deiner Stelle wiederum für deine Eltern. Aber du bist ja in einem Dilemma. Entweder lügst du und du verbiegst dich, oder du lebst einfach nur ehrlich dein Leben, und man muss alle Konsequenzen eben in Kauf nehmen. Auch die Eltern müssen die in Kauf nehmen. Ja, wahrscheinlich ist es auch so, aber es ist einfach im Moment so ein Stillschweigen. Also wir reden auch sehr selten über dieses Thema. Ja. Und jetzt dieses Thema wieder aufrollen, würde neue Konflikte, und dann müsste ich mich wieder rechtfertigen, und dann würden meine Eltern mir wahrscheinlich wieder eine Moralpredigt halten. Und ja, warum und wieso? Und es ist genauso, sehr, sehr anstrengend. Es ist genauso, wenn du jetzt schwul wärst und deine Eltern wüssten Bescheid, aber sie hätten zu dir gesagt, es muss im engen Kreis der Familie bleiben, du darfst es nicht nach außen sagen. Da hätte ich wahrscheinlich das Gleiche. Ja, Und da würde ich dir auch sagen, das geht nicht auf Dauer. Sei du selbst und lebe du selbst und lebe dein Leben und deine Identität. Alles andere ist nicht gut. Es ist einfach nicht gut für dich und für deine Entwicklung. Du hast doch bestimmt auch Geschwister. Ja, richtig. Die wissen aber auch Bescheid. Die wissen auch Bescheid, ja. Die verurteilen mich deshalb. Die verurteilen dich? Ja, die verurteilen mich. Also meine Geschwister... Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 2. Eine Schwester und einen jüngeren Bruder. Wie alt ist der Bruder? Der ist 16. Ja. Die Schwester, die ist 15. Und die verurteilen dich? Die verurteilen mich dafür, ja, weil sie sagen, dass ich die Familie ins Unglück treibe. Mhm. Die sind im Prinzip den gleichen Weg gegangen wie ich, durch die Schule, und sind auch westlich groß geworden, aber haben sich halt für die andere Kultur entschieden. Halt nicht für die deutsche Kultur, sondern für die muslimische, für die arabische, für die türkische Kultur. Weißt du, Ahmed, die Ersten, die es machen, haben es immer am schwersten. Du bist jetzt in der ersten Generation, wo solche Konflikte auftreten. In den nächsten Generationen wird es schon viel einfacher sein. Und in den nächsten Jahren. Ich hoffe es. Ja, da bin ich sicher. Hoffe das. Ja, das wird sich allmählich. Aber du hast es schwer. Und ich kann dir nur aus meiner Lebenserfahrung sagen, geh den steinigen Weg. Es ist der richtige Weg. Es ist der richtige Weg. Ich habe bis dato überlegt, ob ich vielleicht lieber in eine andere Stadt ziehen soll, damit ich da aus dem Kreis rauskomme. Und ich weiß es nicht, ob ich meinen Eltern das antun will, dass sie halt diese Anschuldigung bekommen aus der Familie. Ich weiß, eigentlich müsste ich es für mein Leben tun, für mich müsste ich es eigentlich tun, um frei zu leben. Aber ob ich da meine Eltern mit reinreißen möchte, weiß ich nicht. Du kannst ja es vielleicht so machen, dass du zunächst vielleicht wirklich auf Distanz so zu den Eltern gehst, dass du nicht in der Stadt wohnst und auch nicht zu den Familienfesten. Musst du da eigentlich immer hingehen zu den Festen? Das wird eigentlich schon erwartet. Wird erwartet, ja. Nein, ich kann mich nur wiederholen, Ahmed. Auf Dauer geht es nicht. Definitiv nicht. Ich denke auch nicht, dass ich davor dauerhaft wegrennen kann. Nein, kannst du nicht. Du wirst es vielleicht noch eine Weile hinziehen können, aber irgendwann geht's nicht mehr. Und dann ist es gut, wenn du diesen Weg gehst. Ja. Mann, dann wünsche ich dir aber alles Gute und viel Kraft dafür. Das ist ein harter Kampf, den du da vor dir hast. Ja, vielen Dank. Also würdest du mit meinen Eltern sprechen? Oder soll ich mit meinen Eltern sprechen? Absolut. Und ihnen diesen Zwiespalt klar machen. Du musst ihnen das klar machen, dass das für dich nicht geht. Dass es auch nicht im Sinne ihrer Religion ist und auch nicht im Sinne deiner Religion, so eine Lüge zu leben. Das müssen sie ja letztendlich auch einsehen. Red mit ihnen nochmal intensiv. Das ist der nächste Schritt. Wünsche alles Gute. Ich werde es versuchen. Vielen Dank, Domian. Sehr gerne. Danke, dass du mir zugehört hast. Wünsche dir alles Gute, Ahmed. Danke, noch angenehme Gespräche. Dankeschön, tschüss. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, morgen ist Themennacht. Morgen heißt unser Thema 21.12. Weltuntergang. Nächste Woche soll ja angeblich, so sagen es Esoteriker, aufgrund des Maya-Kalenders oder der Maya-Vorhersagen, die Welt untergehen. Und ich möchte gerne mit Leuten reden, die nicht daran glauben, die das für völligen Quatsch halten. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten reden, die daran glauben. Und frage euch dann, wie stellt ihr euch denn diesen Weltuntergang vor? Explodiert die Welt? Werden wir in ein schwarzes Loch gesogen? Wird die Welt verstrahlt? Wie stellt ihr euch das vor? Was wollt ihr vorher noch erledigen und was habt ihr für Vorkehrungen getroffen? Kann man überhaupt Vorkehrungen treffen? Und wie werdet ihr diesen Tag, den 21. Dezember, verleben? Und was macht ihr an diesem Tag? Was habt ihr vor zu machen? Also 21.12. Weltuntergang, das ist unser Thema morgen. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder morgen anrufen. Ab 0 Uhr sind wir da und ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet. Freie Themennacht heute und es geht jetzt weiter mit Thomas und Thomas ist 49. Hallo Thomas. Hallo. Hallo Thomas, um was geht's denn bei dir? Es geht bei mir um Dysmorphophobie. Erklär mal. Dysmorphophobie ist eine Krankheit, wo sich ein Mensch hässlich findet. Also wo er, man sagt immer, sich einbildet, hässlich zu sein, wo andere sagen, es ist gar nicht so schlimm oder du bist nicht hässlich, aber dieser Mensch selbst sich hässlich fühlt und sich kaum auf die Straße traut. Oder und das ist eine anerkannte Erkrankung in der, in der Psychologie oder Psychiatrie? Ja. Sag mir mal den Namen. Dysmorphophobie. Ah, daran leidest du. Ja. Wie lange schon? Ich denke mal schon 20, 25 Jahre, ja. 25 Jahre. Was gefällt dir an dir nicht? Meine Augen. Was ist mit den Augen? Ich hatte damals eine Schilddrüsenüberfunktion. Die wurde dann irgendwann zu spät behandelt oder ich hatte dann irgendwann die Medikamente nicht rechtzeitig genommen oder wer weiß auch immer. So. Dann kam die OP, die musste schnell gemacht werden, weil dann meine Schilddrüse nicht mehr richtig gearbeitet hatte. Mhm. Und dann wurde die Schilddrüse entfernt oder ein Teil. Und dadurch traten meine Augen vor. Mhm. Also das heißt dann diese Basedorf-Krankheit. So, ein bisschen wie Özil. Ja. So, mal so populär ausgedrückt. Ja. Ja. So. ich habe mich damit nicht so, oder ich kann damit nicht klar. Dann kam ich nochmal ins Krankenhaus, dann wurden meine Augen wieder operiert. Da wurde hinten irgendwie ein Fettgewebe entfernt, hinter den Augen, dass die Augen wieder zurückgehen. Das hat nicht geklappt. Was ja, na doch, es hat ein bisschen was gebracht. Ja, ein bisschen was oder schon ein bisschen mehr und du siehst es nur nicht? Was? Ich möchte sagen, ich sehe es nicht. Was sagen denn die anderen Leute? Die, also ja, nehmen wir die mal anderen an. Leute sagen dann immer, zum Beispiel, hat deine Schwester auch so markante Augen wie du? Oder mein Neffe zum Beispiel sagt, ach du mit deinen Klüsen und... Ach so. Also markante Augen können ja auch durchaus positiv gemeint sein. Ja, habe ich schon, wie gesagt, ich war dann auch schon in Therapie gewesen. Und dann, wo dann Therapeuten zu mir auch sagten, schade. Was sollen sie denn? Und wenn es gibt doch viele Menschen mit großen Augen und sie haben doch hübsche Augen und große Augen. Ja. Und schade, dass ich dich nicht sehen kann. Dann hätte ich den ersten Eindruck gehabt, ob das sehr auffällig ist oder nur ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen auffällig, aber für dich ist es schlimm auffällig. Schlimm, und darauf schlimm. Und darauf kommt es ja an. Deine Wahrnehmung ist, du siehst grottenhässlich aus und du schämst dich für dein Äußeres. Ja. Bezieht es sich wirklich nur und ausschließlich auf die Augen? Nein, da kommt ja noch vieles, dann kommt auch noch die Glatze dazu und ja, weiß ich nicht, mein ganzes Aussehen, mein Bauch, meine Behaarung. Also Glatze ist ja, kann ja auch sehr sexy aussehen. Gibt ja viele. Ich glaub's aber anderen immer, wie gesagt, wenn ich in Therapie war und ein Therapeut zu mir sagte, zum Beispiel jetzt, sie haben doch ganz normale Augen oder sie sind ein durchschnittlich gut aussehender Mensch. Mhm. Das hilft dir nicht weiter, ne? Weil ich immer denke, ja, es kann ja ein Therapeut zu dir schlecht sagen. Ja. Sie sind wirklich hässlich. Ja. Wenn der Therapeut zu dir sagen würde, also passen Sie mal auf, Ihre Augen finde ich wirklich sehr hässlich, aber alles andere finde ich gut. Hm. Würdest du ihm das dann abnehmen, die Gesamtaussage? Ja. Das würdest du abnehmen? Ja. Also, die Glatze hast du noch genannt. Dann die Behaarung. Was heißt Behaarung? Bist du sehr stark behaart im Körper? Ja, auf dem Bauch. Mhm. Also stark Brust und Bauch, ja. Gut. Haben viele Männer, finden viele Frauen sehr sexy. Mhm. Nee, ich muss dazu sagen, ich bin schwul. Und finden auch viele Männer sexy. Es gibt die Fraktionen, die auf die glatt rasierten stehen und es gibt die Fraktionen, die auf die haarigen stehen. Weißt du? Weißt so, du? Nee, ich wollte noch was dazu sagen. So, ich habe jetzt eine Therapie beantragt gegen diese oder wegen dieser Dysmorphophobie und wollte, ich habe mich im Internet rausgesucht und wollte unbedingt nach Bad Bramstedt. Also ich habe dann da eine Klinik gefunden, die darauf spezialisiert ist. So, ja. Habe dann bei der Rentenkasse einen Antrag gestellt auf diese Kur und das Equat. Und komme jetzt hier nach Motzen bei Berlin. Also das ist hier. Und das ist nicht so gut da, oder wie? Nein, ich habe da schon so viele negative Erfahrungen gehört oder auch gelesen hier im Internet. Und sage, das bringt mich gar nicht weiter. Können wir uns gleich auch mal schlau machen, ob dieser Ruf, der im Internet dieser Klinik vorauseilt, ob der auch wirklich gerechtfertigt ist. Es ist ja nicht immer alles, es stimmt ja weiß Gott nicht alles, was im Internet auch in den Foren so geschrieben wird. Da muss man ja mit großer Vorsicht rangehen. Auf jeden Fall höre ich daraus, dass du nochmal bereit bist, in eine richtige tiefe Therapie zu gehen. Deshalb. Ich möchte endlich diese... Wie sagt man jetzt, wie nennt man das, diese tiefenpsychologische Therapie machen, die direkt spezialisiert ist auf meine Dysmorphophobie. Ich verstehe. Die gibt es in Deutschland, ich glaube, da gibt es, glaube ich, zwei Kliniken und da gibt es ganz wenig Ärzte, die darauf spezialisiert sind. Wenn du das so viele Jahre hast, 25 Jahre sagst du bist jetzt fast 50, wie hast du denn dann gelebt die letzten 25 Jahre? Zurückgezogen, gar nicht mehr weggegangen. Und kein Partner? Ich bin noch in Arbeit, aber das war dann, dass ich dann morgens, wenn ich aufgestanden bin, mich im Spiegel angeschaut habe, dachte, nee, so kannst du heute nicht aus Haus gehen. Ich habe mich dem krank gemeldet, ich habe den angerufen, ich kann nicht, ich komme nicht, ich geht nicht. Also habe ich den krank schreiben lassen. In den letzten 25 Jahren keinmal verliebt? Doch, ich habe jetzt jemanden kennengelernt. Da muss ich auch noch was zu sagen. Gerne. Ich habe vor 3 Monaten jemanden kennengelernt. So. Und dann hatten wir uns die erste, zweite Woche so einen Streit gehabt, wo er dann zu mir sagte, du mit deinen Glubschaugen, du hässlicher Kerl, du hässlicher Vogel, dich will eh keiner, ist raus, rausgerannt aus meiner Wohnung, fahr weg, meldet sich aber nächsten Tag wieder und sagt dann, ja, es tut ihm alles leid und Womit? So nahe ging. Das ging mir so nah. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wenn er dachte, du mit deinen Glubschaugen, du hässlicher Vogel. Vielleicht hat das auch nur gesagt, um dir einen auszuwischen, weil er genau wusste, wahrscheinlich, dass du darunter leidest. Wusste er das? Hattest du ihm das vorher gesagt? Ja. Ja. Und jetzt seid ihr wieder miteinander? Ja, ja. Ja. Ja, und er kommt jetzt fast jeden Tag und sagt ja auch, er liebt mich über alles. Aber das ist doch fast, finde ich, eine ganz tolle Therapie, ne? Wenn da jetzt jemand ist, der an deiner Seite ist. Und da weiß ich aber nicht mehr, wen soll ich jetzt noch glauben? Ich meine, wenn er mir damals schon vorgeworfen hat, du hast ja wohl. Aber entscheidend ist ja, weißt du, entscheidend ist ja, dass er zu dir zurückgekommen ist. Der kann dich ja nicht so hässlich und abstoßend finden, wenn er jetzt wieder bei dir ist und wenn ihr zusammen seid. Vielleicht hat das wirklich so im Affekt heraus gesagt, weil er wütend war. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ja, über Internet hier. Also, Thomas, das finde ich eine tolle Sache. Das musst du hochschätzen, dass sich das ergeben hat, finde ich. Das ist sicherlich für jemanden wie dich eine ganz tolle Zusatztherapie. Ich will es mal so ausdrücken. Wenn dich jemand liebt, wenn dich jemand annimmt. Meine Angst ist aber, wenn ich jetzt wirklich da nach Motzen komme, was mich da gar nicht weiterbringt. Ja, genau. Ich habe mir da im Internet eine Klinik ausgesucht, Bad Bramstedt, wo du lieber hin wolltest. Die hätten mir vielleicht helfen können. Vielleicht können die das da aber auch. Und ich verspreche dir, dass wir uns jetzt mal schlau machen und rufen dich gleich nochmal an und können dir mal ein bisschen was zu der Klinik sagen und wie es dann weitergehen könnte, okay? Ja. Gut, Thomas. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Okay, danke. Alles Gute und viel Glück wünsche ich dir. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, 1:42 Uhr haben wir. Und hier ist Kendra 26 und Michael 37. Hallo, ihr beiden. Hallo. Spreche ich zuerst mit Kendra? Ja, genau. Und du musst den Hörer dann rübergeben zu Michael? Genau, mache ich. Ja. Weswegen hast du oder habt ihr angerufen, Kendra? Ja, heute ist ja der 12.12.2012 und wir heiraten heute. Sag bloß. Ich habe gelesen, hier in Köln zum Beispiel, wahrscheinlich wird das überall so sein, dass die Standesämter gar nicht mehr Herr wurden über die Anträge und die Flut all der Leute, die jetzt heiraten wollen. Ihr wollt heute heiraten? Genau, um 10.20 Uhr. Also 12.12 Uhr war wahrscheinlich schon ausgebucht. Ja, das war sowieso zufällig, dass wir den Termin gekriegt hatten. Wir hatten vor 2 Monaten, wir sind schon länger verlobt, 2 Jahre ungefähr. Ja. Und wir hatten vor 2 Monaten gesagt, ach komm, machen wir das dieses Jahr noch. Und da hatte der Michael da angerufen. Und dann war das zufällig eigentlich. Sie sagte, ach, da ist heute jemand abgesprungen. Also ach, guck mal. Könnten Sie am 12.12. auch noch reinbringen. Wann habt ihr angerufen? Wann hat Michael angerufen? Vor 2 Monaten war das. Ach so. Und wenn ich fragen darf, in welcher Stadt werdet ihr heiraten? Das ist in Hagen. In Hagen, ah ja. Genau. Gar nicht so weit weg von Köln. Gar nicht so sehr weit weg. Genau. Das ist ja ganz aufregend. Was für eine Ehre. Und heute, am Tag vor eurer Hochzeit, seid ihr noch auf? Ja, guckt wir können gar nicht schlafen. Ja, wir gucken dich öfter. Und weiß ich nicht, wir wollten eigentlich gerade schon ins Bett und sagte Michael, ach, schreib doch mal zu Domian eine Mail. Siehst du, so funktioniert das hier. So schnell geht das. Und 2 Minuten später klingelt das Telefon. Gib mir doch mal eben den Michael, Kendra. Aber wir reden gleich wieder weiter. Okay. So. Ja, hallo Domian. Ja, Michael, das ist ja eine tolle Nachricht. Kurz vor dem heiligen Stand der Ehe. Genau. Warum ist der 12.12. für euch so wichtig? Ich sag's mal ganz salopp, da kann man wenigstens seinen Hochzeitstermin nicht vergessen. Nein. Das ist natürlich für Männer sehr wichtig, genau. 12.12. kann man sich gut merken. Nein, im Prinzip war dieser Tag jetzt uns gar nicht so wichtig. Wie gesagt, wir hatten beim Standesamt angerufen und dann sagte mir die Standesbeamtin, ob wir einen bestimmten Termin hätten. Ja. Und dann habe ich gesagt, Termin ist uns eigentlich egal. Ich denke mal, so der 12.12. ist eh vergeben, weil man da ja auch weiß, dass sehr viele Paare heiraten. Wahnsinnig. Ja, dann sagte sie ganz zufällig, da ist irgendwie noch ein Platz frei geworden. Hast du gesagt, den haben wir dann genommen. Nehmen wir. Machen wir, sind wir dabei. Richtig. Wie wird heute der Tag ablaufen bei euch? Erzähl mal. Ja, im Standesamt, das geht, denke ich mal, so im 20-Minuten-Takt, weil halt viele Paare da heiraten. Und die ganze Familie kommt und ein paar Freunde. Danach gehen wir richtig schick essen. Und ja, das zieht sich dann ein bisschen in die Länge, bis, denke ich mal, 15, 16 Uhr rum. Und ja, abends gehen wir dann nochmal mit Freunden irgendwie aus, in irgendeine Location, ein bisschen feiern, ein bisschen Spaß haben. Ja. Ja. Ist es eine reine standesamtliche Trauung oder kommt auch noch irgendwann vielleicht oder sogar morgen irgendwie eingeschoben noch eine kirchliche Trauung dazu? Also kirchliche Trauung ist jetzt noch nicht geplant, aber es kann durchaus sein, dass das irgendwann nochmal der Fall sein wird. Aha. Ist das deine erste Heirat? Du bist 37 Jahre alt? Das ist meine erste Heirat, ja. Warum überhaupt heiraten? Ja, wir sind jetzt so lange zusammen eigentlich. Wie lange insgesamt? Seit dem 14.09.2008 sind wir richtig ein Paar, kennen uns aber schon seit 2004. Da hat es auch schon mal so ein bisschen geschnackselt. Und ja, eigentlich sind wir füreinander bestimmt, würde ich mal sagen. Und das jetzt ist die Krönung ist jetzt die Heirat. Genau. Auf das Ganze. Mensch, Michael, dann wünsche ich dir wirklich, dir und euch einen ganz, ganz tollen Tag morgen und viel Glück von Herzen. Und du gibst mir netterweise nochmal kurz die Kendra. Ja, mache ich doch. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Ja, tschüss. Ja. So, Kendra, auf was freust du dich heute am meisten? Ich freue mich am meisten, wenn wir aus dem Standesamt raus sind. Ich glaube, dann ist der ganze Druck weg und wir dann gemütlich essen. Und dann, ja, das Schlimmste, also die schlimmste Aufregung ist halt vor dem Standesamt. Wir kennen das ja beide nicht. Für dich ist es auch das erste Mal? Genau, ist auch das erste Mal. Ich habe gerade den Michael schon gefragt, warum ist für dich jetzt so der Akt des Heiratens wichtig? Ja, ich finde, das der nächste Schritt, so man zuerst ist man ja verliebt und dann kommt der Alltag und wenn man den Alltag bewältigt hat, dann merkt man ja, ob es passt und wir streiten uns auch ganz selten. Also klar, man gerät mal aneinander, aber wir wissen einfach, wir bleiben für immer zusammen. Klar, das sagen viele Scheidungen passieren, aber ich denke mal... Aber ihr seid ja schon wirklich gut erprobt, das kann man ja so sagen. Ja. So, ihr beiden Süßen, jetzt aber schnell ins Bettchen. Ne? Ja. Damit ihr einigermaßen fit seid. Morgen ist so ein wichtiger Tag, dass ihr nicht rumstammelt da vor dem Standesbeamten. Ja. Das muss ja alles glatt laufen. Ich wünsche euch von Herzen ganz, ganz, ganz viel Glück und dass eure Ehe viele, viele, viele, viele, viele Jahrzehnte halten wird. Cool, danke schön. Alles Gute, tschüss. Können wir vielleicht noch ein Autogramm haben? Natürlich, sehr gerne. Wir rufen nochmal. Mit einer Hochzeitswidmung? Absolut, mach ich sehr gerne. Cool. Wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Okay, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. So, die beiden Glücklichen sind verabschiedet. Hier ist Sandra. Sandra ist 33. Guten Morgen, Sandra. Ja, hallo, hier ist Sandra. Hallo, Sandra. Und was geht's bei dir? Ach, ja, es geht um meine Mutter, aber ich wollte gerne dir sagen, ich finde deine Sendung klasse. Ich habe die schon öfters gesehen. Vielen Dank. Ich verfolge die schon seit etwas über ein Jahr. Und ja, man muss zwar immer ziemlich am nächsten Tag gähnen, weil man deine Sendung geguckt hat, aber es ist doch zwischendurch immer mal ganz erhellend. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Jetzt zu deinem Thema. Ja, meine Mutti ist an Krebs erkrankt und sie hatte einen Eierstocktumor mit 55. Ja. Und ja, und jetzt ist sie bei der zweiten Chemotherapie. Und leider hatten sie damals bei der ersten OP den zu spät operiert. Der ist auch nur zufällig entdeckt worden, weil sie ein Knochenmarksödem hatte und ein künstliches Hüftgelenk haben sollte. Und ja, und da haben die Ärzte damals schon zu ihr gesagt, wenn wir das jetzt nicht durch Zufall entdeckt hätten, hätten wir in einem halben Jahr gar nichts mehr für sie tun können. Wie groß ist denn jetzt die Chance, weißt du das, wenn sie jetzt erneut behandelt wird, dass man das vielleicht dann doch in den Griff bekommt? Gerade mal 20%. Ja, kann man das so sagen? So, ja, wenn ich meine Mutter richtig verstanden habe, schon. Das hat ein Arzt zu ihr gesagt. Also kann man das sagen, eine Überlebenschance von nur 20%? Ja. Also mit anderen Worten, er kann ihr vielleicht, also die Ärzte können ihr vielleicht noch 2 Jahre circa schenken. Mhm. Und wenn sie ganz, ganz großes Glück hat, kann sie vielleicht noch ihren 60. feiern. Mhm. Mhm. Wie geht denn deine 55, ne? Sagst du, ist sie. Mhm. Wie geht deine Mutter damit um? Oh, also von absolut heulen, das kann mir jetzt auch passieren, weil wir sind alle nah am Wasser gebaut in der Familie. Bis hin zu einem grotesken Galgenhumor ist alles dabei. Mhm. Und geht es dir genauso? Ja, also den Galgenhumor, den habe ich auch geerbt. Allerdings auch das Heulen. Mhm. Und so ist man dann immer hin und her gerissen. Der Galgenhumor kann natürlich schon einem so ein bisschen helfen und über Wasser halten, aber manchmal kann man das dann eben nicht mehr. Da muss man weinen. Ja. Mhm. Wann beginnt die Chemotherapie, die neue? Die ist jetzt gerade fertig. Sie hat gerade letzte Woche ihre letzte Chemo gekriegt in dem Zyklus. Ach so. Und jetzt war das zwar auf dem CT, waren die ganzen gestreuten Tumoren zwar alle nicht mehr zu erkennen, aber wie du vielleicht aus deiner Sendung mit der Erfahrung weißt, heißt das nicht, dass die weg sind. Nee. Aber ich also alles, was 1 Zentimeter und kleiner ist, ist eben nicht zu sehen auf dem CT. Mhm. Und das ist jetzt, ja, die goldene Frage. Genau, das habe ich gelernt, aber ich habe auch die andere Seite gelernt, dass sie eben weg sein können. Und dass so eine Prognose, wenn jemand sagt 20%, 20-30%, ist das immerhin schon was. Ja. Es gibt auch Prognosen, wo man sagt, dass wir können gar nichts mehr machen. Und ich habe ja wirklich schon bewegende Geschichten gehört von Leuten, die sich fast aufgegeben hatten oder die aufgegeben worden waren von der Medizin, von behandelnden Ärzten und die es geschafft haben und wieder gesund geworden sind. Also auf so ein Wunder hoffen meine Schwester, Mutter und ich natürlich auch. Es ist ja gar kein Wunder, es ist ja sogar begründet offensichtlich. Meine Mutter glaube ich noch am wenigsten mit oder meine Schwester. Mhm. Ich glaube, dass man in der Situation, Sandra, sich absolut dazu zwingen muss, dass man das Positive sieht, die positive Entwicklung. Wenn man die negative Entwicklung ständig vor Augen hat, hat man schon verloren. Und man ist entsprechend schlecht drauf und kann auch nicht dem Kranken wirklich beistehen. Natürlich hat man Zweifel, das ist auch völlig normal. Aber ich würde die immer wieder zur Seite wischen und denken, komm, wir gehen nach vorne, wir holen das Beste raus, wir machen gute Sachen, wir machen viel für die Mutter, wir machen viel mit ihr zusammen. Ich habe da schon so eine Schnapsidee gehabt. Ich habe schon bei so einer großen, namhaften Zeitung angerufen und gefragt, ob die nicht eine Anzeige setzen können, so nach dem Motto, welcher reiche Mensch möchte einem armen Kranken was Gutes tun. Und also, weil ich habe das Geld nicht, um ihren letzten Wunsch zu erfüllen und die sind nicht unbedingt ganz so abwegig. Viele wünschen sich ja eine Weltreise. Mhm. Und ja, ein Fallschirmspringerschein wäre auch was für meine Mutter. Und ja, aber... Was würde sie sich denn wünschen? Ja, so einiges. Also mit einem Wohnmobil durch Australien oder durch Italien wäre was oder halt eine Weltreise. Mhm. Das wäre der Fallschirmspringerschein, wäre auch was. Ach so, hast du es gerade gemeint. Ich glaube, dass man mit so einer Erkrankung gar keinen Fallschirmspringerschein mehr machen kann. Aber weißt du, ich glaube, dass es auch vielleicht gar nicht so auf die finanzielle Sache ankommt. Was ganz Entscheidendes ist, dass ihr als Familie, du als Tochter und deine Schwester, ist ihr beiden... Wohnt der Vater oder euer Vater auch mit der Mutter zusammen? Nee. Also hat sie abgeschafft vor langer Zeit. Okay, ich verstehe. Gut, dann seid ihr beiden die wichtigsten Personen für sie. Ja. Ja, dass ihr beiden einfach da seid. Dass ihr mit ihr zusammen einfach schöne Zeiten und Stunden verlebt. Abgesehen jetzt von allen finanziellen Träumereien. Dass ihr da seid, dass ihr gute Stimmung rüberbringt und gute Energie rüberbringt. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste. Das müsst ihr machen. Ja, das versuchen wir auch immer so gut wie möglich. Das ist das Einzige, was man in einer solchen Situation machen kann. Wenn man nur traurig ist und weint und dann... Nein, nur traurig sind wir jetzt nun auch nicht. Also dafür lieben wir das Leben einfach zu sehr. Und auch vielleicht, das Leben. Vielleicht schafft sie es und vielleicht ist dieser ganze Horror bald vorbei und sie kann wirklich noch viele, viele, viele, viele Jahre ein schönes Leben genießen. Ich wünsche es euch wirklich von ganzem Herzen. Ja, das hoffe ich auch. Steh zu deiner Mama und ich glaube, das ist die beste Medizin, die du ihr anbieten kannst von deiner Seite aus. Ja. Die Liebe und die Zuneigung. Ja. Liebe Sandra, ich wünsche deiner Mutter alles Gute, wirklich. Und euch allen viel Kraft für die nächste Zeit. Ja, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Ciao. So, und wen haben wir hier? Hier ist Ingo. Und Ingo ist 50. Guten Morgen, Ingo. Guten Morgen. Hallo, Ingo. Hallo. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um einen ehemaligen stillgelegten Kiosk. Einen ehemaligen stillgelegten Kiosk? Genau. Was ist das? Das ist der ehemalige Kiosk an der Zechenmauer in Lohberg, von der stillgelegten Zeche. Ja. Und ich habe Anfang des Jahres angefangen, den Abriss eines Kaufhauses zu dokumentieren. Fotografisch erst und dann mit Tonaufnahmen auch. Mhm. Habe Objekte geborgen und das hat sich alles ausgeweitet, ziemlich ausgeweitet. Und ich habe das dann konsequent bis zum Ende weitergemacht. Ja, also du hast den Abbruch eine Zeche dokumentiert. Oder? Nein, eines Kaufhauses. Eines Kaufhauses dokumentiert, genau. Ja. Ja, und dann? Ja, und ich habe schon im Vorfeld, das ist eigentlich so angesetzt, dass ich mit dem ganzen Material eine multimediale Ausstellung mache. Ich höre gerade, dass wir ein Bild haben von dir. Ja, genau. Oder gucken wir uns das mal an. Und dieses ganze Material bestehend aus Fotografie, Tonaufnahmen und einem Stop-Motion-Film habe ich so aufbereitet, dass ich damit jetzt diesen Kiosk, ich habe also eine Rauminstallation in den Kiosk reingebaut. Ich habe sozusagen das Kaufhaus in den Kiosk getan. Und der Kiosk, ich verstehe es noch nicht richtig, der Kiosk ist immer noch betrieben. Da kann man auch Brötchen und Wurst kaufen. Nein, das ist der Kiosk gewesen, wo die Kumpels vom Pütt ihr Bier und ihre Zigaretten gekauft haben. Und der steht auch still. Der wird von einer Grafikerin und Künstlerin als Ausstellungsatelier also betrieben. So ein Atelier, ein Kunstraum. Genau. Ah, also ist das letztendlich, was du da machst, eine künstlerische Aktion? Kann man so sagen, ja. Da geht man rein und ich kann es nicht richtig erkennen. Da sieht man dann Fotos von dem Kaufhaus vorher, nachher, wie es zusammengefallen ist. Ja, genau. Aber man geht nicht rein, sondern die Ausstellung ist nur durch die Fenster ersichtlich. Ach so. Und man hört dann auch, wie abgerissen wurde. Und so. Ja, genau. Ich habe eine Klanginstallation gemacht. Ja. Die besteht aus lebendigen Kaufhausgeräuschen und Sprachfragmenten aus dem Kaufhaus und auch Abrissgeräuschen. Ich habe also auch während des Abrisses Abrissgeräusche aufgenommen, so. Weil ich war. Und da steht man vor diesem Kiosk und guckt durch die Fenster. Guckt durch die Fensterscheiben und man hört das dann auch vor den Fensterscheiben. Ja, man hört das nicht so wirklich gut, weil der Kiosk, der steht an einer Straße und der Autoverkehr, der vorbeifährt, überdeckt das so ein bisschen. Aber ich habe heute noch eine Idee gehabt, wie ich den Ton nach draußen bekomme. Und zwar werde ich morgen, ich weiß nicht, ob ich es morgen schaffe, ein System einbauen, ein Dosentelefon. Ein Dosentelefon? Ja, kennt man noch von früher, ne? So Konservendosen mit einer Schnur, die man stramm zieht. Ja. Genau, und so werde ich versuchen, den Ton nach draußen jetzt zu kriegen. Jetzt frage ich mich, warum machst du so eine schräge, verrückte Aktion? Ja, ich weiß nicht, weil das Kaufhaus war hier in Dienstlaken eine Ära. Mhm. Das war 44 Jahre eine betriebene Lebendigkeit halt. Und das stand jetzt seit 2009 leer. Ja. Und jetzt kommen die Leute, kommen denn da viele und gucken sich das an? Ja. Ja? Genau. Und was sagen die Leute, wenn die das sehen? Ach, wie schade, unser Kaufhaus ist. Ja, was die sagen, weiß ich nicht, weil ich bin ja nicht dabei. Ach, ich dachte, du würdest schon mal Mäuschen spielen und daneben stehen. Und so. Nee. Die hat auch erst am Sonntag eröffnet. Hat es was mit Kunst zu tun? Ja, kann man schon sagen. Kann man sagen. Eine künstlerische Aktion ist. Was will der Künstler uns damit sagen? Ja, vielleicht ein bisschen noch darüber nachdenken, wie der Wandel der Zeit, das Kauf- und Kaufverhalten und das Kommunikationsverhalten, ob das alles wirklich so gut und richtig ist. Ich verstehe. Damit muss ich mich jetzt von dir verabschieden, Ingo, weil die Sendung vorbei ist. Ja, gut. Interessante kleine Sache, die du da gemacht hast. Klein ist es gar nicht mal. Vielen Dank für deinen Anruf. Ja, tschüss. Ciao. Ciao. So, ihr Lieben, in der Technik Henrik Hage und morgen haben wir Themennacht und morgen heißt unser Thema 21.12. Weltuntergang. Ich möchte gerne mit Leuten reden, mit euch, die ihr daran glaubt und mit euch, die ihr das für völligen Schwachsinn haltet. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und mailen könnt ihr domian@wdr.de. Ich wünsche euch eine gute, schöne Nacht. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss.